Sehr geehrte Festversammlung, liebe Freunde und Mitglieder der GfP, ein Wort sei mir vorweg gestattet. Ob es ein guter Vorschlag war, mich zur Laudatio für die Ehrung von Harald Neubauer zu machen, müssen Sie am Ende selbst beurteilen. Ich hätte ja aufgrund meines Alters und der gegenwärtigen gesundheitlichen Verfassung Nein sagen können, vielleicht Nein sagen sollen. Aber ich habe mein Rentnerdasein heute noch einmal unterbrochen und trete hier heraus, hängt doch mit der Person und dem Wirken des zu Ehrenden. Damit hängt es zusammen. Dessen Lebensweg als Publizist und Politiker ich als sein Vorgänger im Nation-Europa-Verlag glaube, einigermaßen beurteilen zu können. Sie gestatten mir, dass ich sitzen bleibe. Doch erst einmal der Reihe nach. Harald Neubauer ist 1951 in Hamburg geboren und machte eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann. Den Wehrdienst leistete er bei der Bundesluftwaffe. In mein Gesichtsfeld trat er 1970, als mir auf einer Fahrt zur Frankfurter Buchmesse ein Flugblatt aus Hamburg zu Gesicht kam, in dem Harald Neubauer als Funktionär der jungen Nationaldemokraten mit 20 Jahren kritische Töne zum Kurs der Partei anschlug. Inhaltlich war ich damals gar nicht ganz mit allem einverstanden gewesen. Aber die Diktion, die präzise Argumentation fiel mir sofort auf. Und die Stoßrichtung, die Einheit der zersplitterten Rechten näherzustellen, die hatten wir damals schon gemeinsam. Genauso ging es Dr. Gerhard Frey bei einer Diskussionsveranstaltung in Hamburg, wo er auch Harald Neubauer in der Diskussion hörte. Er kundigte sich nach ihm, er wurde DVU-Landesbeauftragter der Harald Neubauer und bald darauf für 10 Jahre verantwortlicher Redakteur im DSZ-Verlag, Deutsche Soldatenzeitung, in München, wo Dr. Frey aus der DSZ die Nationalzeitung machte, die es ja bis heute als Wochenzeitung gibt. Über seine Tätigkeit bei der Nationalzeitung lernte Harald Neubauer nach 10 Jahren Franz Schönhuber kennen, in dessen frisch gegründete Partei die Republikaner er eintrat und rasch in Führungspositionen aufstieg. So wurde er Chefredakteur der Parteizeitung, Generalsekretär der Partei auf Bundesebene, Vorsitzender des Bayerischen Landesverbandes. Damals erzielten die Republikaner bei der Europawahl 89 unter seinem Landesvorsitz das beste Ergebnis mit 14,6% auf Landesebene, ein Ergebnis, das an die gegenwärtige Punktzahl der Rechten bei Landtagswahlen ja heranreicht. Von den Medien wurde er als Kronprinz des Parteigründers Franz Schönhuber bezeichnet. Als Redner hat er einige 100 Auftritte, damals in Bayern, und dazu einige Stimmen. Neben Schönhuber zweitbestes Zugpferd bei Veranstaltungen, so der Politikwissenschaftler Professor Klaus Leggewi in einem Buch über die Republikaner. Charismatischer Redner mit Anziehungskraft, schrieb die Linke Frankfurter Rundschau. Begnadeter Redner Rundfax der Deutschlandbewegung von Dr. Mestersheimer. Er ist geistreich, formuliert mündlich, so brillant wie schriftlich. Von 1989 bis 1994 war er dann aufgrund des Europawahlergebnisses Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorstandsmitglied der technischen Fraktion der Europäischen Rechten unter Jean-Marie Le Pen. Und in dieser Zeit machte er sich gute Freunde beim Front National in Frankreich und bei der Volksunie in Flandern für die Euro-Rechte. Beim Bleu Blanc Rouge Fest in Paris wurde man immer positiv auf Harald Neubauer angesprochen. Er war Mitglied des EP-Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen und Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Volksgesundheit, Mitglied der damaligen Malta-Delegation. Träger der silbernen Verdienstmedaille des Europäischen Parlaments. Neben der Parlamentsarbeit beteiligte er sich an Bemühungen, die Spaltung des patriotischen Spektrums zu überwinden und widerstreitende Lager zusammenzuführen. Es war das Experiment mit der Deutschen Allianz bzw. Deutsche Liga, was aber letztendlich damals noch misslang. Von 1994 bis 2009. War er dann für Nation Europa tätig, als mein Nachfolger. Und ich habe diese Vereinbarung mit Harald Neubauer nie bereut. Er wurde Mitherausgeber der Zeitschrift Nation Europa, geschäftsführender Gesellschafter der NE-Verlagsgruppe Nation Europa und Schütz-Verlag. Ein Höhepunkt für Harald Neubauer war 1998. Damals hielt er eine Rede vom geopolitischen Ausschuss der russischen Staatsduma in Moskau. Und er plädierte für eine neue europäische Achse Paris-Berlin-Moskau gegen die einseitige Westbindung Deutschlands. Das ist ein Thema, was heute wieder virulent ist. Und Anhänger findet nicht nur bei den Rechtsparteien, sondern es gibt auch Einzelpersönlichkeiten im gesamten politischen Spektrum, die sehen, dass eine neue politische Orientierung Deutschlands in Europa notwendig ist. Dann gelang ihm die geordnete Überführung von Nation Europa in die Monatszeitschrift zuerst, in der er 2010 bis 2014 vielgelesener Kolumnist war. An dieser Stelle möchte ich eine persönliche Anmerkung noch machen zu der Bedeutung, die die Euro-Rechte für uns immer hatte. Wir dürfen uns, heute bezeichnet man die rechten Kräfte als antieuropäisch und versucht, sie madisch zu machen. Wir dürfen uns Europa als Ziel nicht nehmen lassen. Wir sind keine Anti-Europäer, sondern wir wissen, dass wir Europa und unser Volk mittendrin nur dann von der asiatisch-afrikanischen Invasion retten können, wenn wir dagegen gemeinsam aufstehen. Das war das, was wir in Coburg gemeinsam auch vertreten haben. Harald Neubauer als Vorkämpfer für die Euro-Rechte im Europäischen Parlament. Und heute sehen wir ja, dass dieser Schritt damals richtig war. Die Träger für die Euro-Rechte sind ja in unseren Nachbarländern und sie geben uns Mut, dass das deutsche Volk ihnen folgt und hier auch den Wandel wie in einigen unserer Nachbarländern bereits angedeutet erfolgt. Bis 2018 war Harald Neubauer Vorstandsmitglied der Gesellschaft für freie Publizistik, bis vorgestern noch als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Seinen heutigen Status umschreibt Harald Neubauer wie folgt: Partei- und ämterlos, aber aufmerksamer Beobachter über den Aufstieg der Aktion für Deutschland, AfD, ebenso froh wie über die jüngsten politischen Entwicklungen in Österreich, Ungarn, Großbritannien mit dem Brexit und anderswo, innerhalb und außerhalb Europas. Er zieht ein Fazit. In schweren Jahrzehnten hat er seinen Teil dazu beigetragen, das patriotische Gedankengut zu erhalten und dafür, dass sich die Voraussetzungen für einen politischen Wandel stetig verbesserten. Er hat mit seiner Arbeit Hoffnung gestiftet, geistigen Nachwuchs rekrutiert und ist linker Herrschaftsdominanz auch dann entgegengetreten, wenn dies mit Willkür und blanker Gewalt verhindert werden sollte. Nicht wenige derer, die heute im Bundestag und in den Landtagen patriotische Positionen beherzt vertreten, sind aus unseren Leser- und Zuhörerkreisen hervorgekommen. Unsere Arbeit, auch die der GfP, war also nicht umsonst, sondern trägt Früchte. Und sie wird es weiterhin tun. Davon bin ich überzeugt, so Harald Neubauer heute. Soweit hört sich alles ziemlich glatt an, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Wer sich im Rahmen der politischen Rechten in Deutschland bewegt, tut das auf Vermintgelände und ist stets angegriffen, bis ins Private ausgesetzt, von den üblichen Ausgrenzungen im öffentlichen Leben ganz abgesehen. Deshalb ist ein gesichertes persönliches Umfeld wichtig, um im Dauerstrom zu bestehen. Das war bei Harald Neubauer stets gewährleistet und verdient hier gewürdigt zu werden. Es war seine Frau Inge, die ihm als enge Mitarbeiterin in Verlag und Politik stets den Rücken frei hielt und manchen guten Rat gab. So war er 45 Jahre journalistisch und publizistisch tätig und hat in dieser Zeit 7000 größere Artikel verfasst. Kleinbeiträge sind dabei gar nicht mitgezählt. Dabei bleibt er inhaltlich nie an der Oberfläche, ringt immer um einen präzisen Ausdruck und trifft den Nagel meist auf den Kopf. Seine Schreibweise kommt beim Leser an. Inhaltlich staunt man immer wieder, wie tagesaktuell selbst Jahrzehnte alte Artikel von ihm sind. Ich verzichte heute hier darauf, Beispiele aufzuführen, aus einem ganz einfachen Grund. Er ist nämlich ebenso ein guter, manche meinen sogar noch ein besserer Redner. Etwa 1000 Einsätze quer durch Deutschland hat er aufzuweisen. Nicht zuletzt unsere Kongressteilnehmer schätzen seine Vorträge als Höhepunkte unserer GfP-Tagungen und wollen ihn heute hier im Anschluss gerne hören. Deshalb fasse ich mich kurz, was sicher auf Ihren Beifall stößt. Applaus Übrigens blieb seine geschliffene Redeweise auch im Europaparlament nicht unentdeckt. Die langjährige Chefin der Grünen, Claudia Roth, bekannte in der Süddeutschen Zeitung 1994, dass ihren Fraktionskollegen im Europaparlament nach Neubauers Reden Tränen in den Augen gestanden haben, ob dessen ungewohnt klaren Bekenntnis zu Deutschland. Als Neubauer nach seiner Zeit im Europaparlament von München nach Coburg kam, um in meiner Nachfolge den Nation Europa Verlag zu übernehmen, steckten die Redakteure der örtlichen Tageszeitung die Köpfe zusammen, wie man den gefährlichen Neubürger behandeln solle. Zunächst verlegte man sich aufs Totschweigen, auch weil Harald Neubauer sich keine Blöße gab. Aber dann holte die Linke doch zu einem vermeintlich großen Schlag aus. Auf Antrag der SPD erklärte der Stadtrat mit Mehrheit Harald Neubauer und meine Wenigkeit wegen unserer Tätigkeit für Nation Europa zu unerwünschten Personen. Zum Vorwand nahm man eine aktuelle Ausgabe von Nation Europa mit Beiträgen zum damaligen Jugoslawienkrieg, die sich ablehnend zur deutschen Beteiligung an der Bombardierung der Donaubrücken und Belgrads aussprachen. Der gleichzeitige Hinweis auf ein Tondokument über den Soldatensender Belgrad wurde NE entgegen dem Sinn des Artikels als kriegsverherrlichend im Sinne des NS dargestellt. Übrigens in derselben Ausgabe der örtlichen Tageszeitung, die den Stadtratsbeschluss über die beiden unerwünschten Personen vermeldete, wurde wieder einmal beklagt, dass in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts Juden in Coburg zu unerwünschten Personen erklärt wurden. Der skandalöse Stadtratsbeschluss erregte damals bundesweit Aufsehen, er fand aber in anderen Städten bisher meines Wissens keine Nachahmer. Andernfalls hätten wir auch gegen eine solche Diskriminierung juristisch mit Erfolg vorgehen können. Denn aber praktische Folgen hatte er für uns nicht. Dass Harald Neubauer in seiner ganzen Tätigkeit und bei bis zum heutigen Tag straffrei blieb, beweist, dass an ihm auch ein guter Jurist verloren gegangen ist. Er hat auch andere Autoren abgehalten, ins offene Messer zu rennen. Der Volksverhetzungsparagraf 130, den es in dieser Form nur in Deutschland gibt, ist Unrecht, das im Sinne einer freien Publizistik auf parlamentarischem Wege abzuschaffen ist. Solange er aber Gesetz ist, muss man ihn beachten oder man riskiert, zum Märtyrer zu werden. Ansonsten gilt, Geschichtsschreibung lässt sich auf Dauer nicht durch Strafgesetze zementieren. Im redlichen Umgang mit der Wahrheit lässt sich Harald Neubauer so leicht von niemandem übertreffen. Und dennoch, ein Publizist und Verleger, wenn man ihm über Jahrzehnte nichts anhaben kann, ist trotzdem in steter Gefahr, wie folgendes Beispiel beweist. Natürlich freut man sich, wenn ein erklärter lupenreiner Antifaschist wie der Blechstrommler Günter Grass, ein Dauerwahlkämpfer der SPD eines schönen Tages, doch überführt wird, als Freiwilliger bei der Waffen-SS gewesen zu sein. Das ist unbestritten. Wenn man dann noch ein echt aussehendes Dokument zugespielt, noch echt aussehende Dokumente zugespielt werden, nach denen Günter Grass gegen Kriegsende sogar an einem Begleitkommando beteiligt war, das Gefangene vom KZ Struthof nach Auschwitz brachte, ist das schon eine kleine Sensation, die sich kein Journalist so leicht entgehen lässt. So auch Harald Neubauer nicht, Er glaubte, mit der Veröffentlichung vielleicht der Erste zu sein. Eine Presseerklärung, dass er im Besitz entsprechender Dokumente sei, wird vorweg von Harald Neubauer abgegeben. Grass schweigt zunächst. Es meldet sich aber der damalige Chefredakteur des Spiegel, Stefan Aust, der ja heute noch im Fernsehen gegenwärtig ist, bei Diskussionen bei Harald Neubauer. Der Spiegel sei an der Sache Grass in Auschwitz auch dran. Man recherchiere, ob die Dokumente aus Struthof echt seien. Und man habe Mitarbeiter bereits nach Auschwitz geschickt. Harald Neubauer hatte im Vertrauen darauf, inzwischen die Geschichte mit Grass auf das Titelblatt von Nation Europa gehoben. Eine Fotomontage zeigt Grass vor den Toren des Konzentrationslagers Auschwitz. Um 14 Uhr sollte das Monatsheft mit diesem Titel von der Druckerei ausgeliefert werden. Um 9 Uhr erfuhr Neubauer, dass es sich bei den Dokumenten von Struthof um Fälschungen handelt. Es war alles gut gemacht und gut gefälscht. Günter Grass tauchte tatsächlich mit vollem Namen und dem Zusatz Kaschube unter Nummer 7 auf dieser Liste auf. Die Liste war offenbar auf einer echten SS-Schreibmaschine, die es vor 45 gab, geschrieben, wo eben die Buchstaben SS integriert waren in der Schreibmaschine. Außerdem war das Blatt vom Rand her noch angekogelt, was wohl als Zeichen der Kriegseinwirkung die Echtheit nahelegen sollte. Dass es den verwendeten Briefkopf von Struthof nie gab, stellte sich erst später heraus. Für Harald Neubauer aber gab es kein Vertun. Er ließ sofort die Gesamtauflage des fertigen Heftes einstampfen und rettete so das Ansehen, ja, wahrscheinlich sogar die Existenz des Verlages. Denn die Schadensersatzforderungen eines Günter Grass wären kaum finanzierbar gewesen. Der Schaden, die Kosten für den Neudruck des Monatsheftes, war gewiss groß. Aber so konsequent war Harald Neubauer immer, auch sonst immer, wenn es um die Wahrheit ging. Das war nicht bei allen Verlagen der Fall, die gezielten Fälschungen aufgesessen sind. Woher letztlich diese vielen Fälschungen kamen, lässt sich nur vermuten. Wir sollten herangelegt werden, das steht fest. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die sogenannte Kanzlerakte. Sie als Teilnehmer der Tagungen der GfP wurden sicher auch damit schon konfrontiert. Die Kanzlerakte, die angeblich jeder deutsche Nachkriegskanzler zu unterschreiben hatte, bevor er sein Amt antrat. In diesem Schriftstück verpflichtet sich der deutsche Regierungschef gegenüber den USA, deren Umerziehungspolitik und Machtverteilung in den Medien nicht anzutasten. Als Beweis für die Existenz dieser Kanzlerakte diente ein angeblicher Brief eines Staatssekretärs aus dem Kabinett Adenauer. Der Fehler war allerdings der, ein Staatssekretär dieses Namens hat es nie gegeben. Leider begegnet man der Geschichte mit der Kanzlerakte auch in unseren Kreisen hier und da immer wieder und noch, was der Seriosität leider manchmal schadet. Vermehrt treten solche Fake News, wie man sie heute nennt, besonders im Internet auf. Was diejenigen, die darin surfen, inzwischen alle bemerkt haben werden. Und nicht selten sitzen die Urheber für diese Fälschungen im Ausland. Für Fake News und alle Weltverschwörungstheorien, wie sie vor allem nach der Wende häufig auftauchen, war und ist Harald Neubauer nicht zu haben. Sie schaden nicht nur der Glaubwürdigkeit, sondern machen im politischen Kampf mutlos. Harald Neubauer beweist mit seiner kristallklaren Argumentation, unsere Feinde haben so viele politische Blößen, dass es zusätzlicher Verschwörungstheorien zu ihrer Bloßstellung nicht bedarf. Zurzeit demontieren sie sich vor unserer aller Augen, ja selbst. Und wir alle sind gespannt, was Harald Neubauer heute dazu zu sagen hat. Auf einen Einzelerfolg ist bei Harald Neubauer noch hinzuweisen. 1993 entdeckt er durch Recherchen in Dresden, dass der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, 1952 von dem dortigen Landgericht wegen Wirtschaftsverbrechen zu 12 Jahren Zuchthaus und Vermögenseinzug verurteilt wurde. Bubis bestätigte diese damals viel beachtete Enthüllung später in seinen Memoiren. Aber auch der Mensch Neubauer soll hier noch kurz beleuchtet werden. Denn sonst könnte der Eindruck entstehen, es handle sich bei ihm um ein Arbeitstier, das nur einer politischen Karriere nachjage und sonst nichts vom Leben kenne. Dabei ist er auch aber ein musischer Mensch, den schönen Künsten durchaus zugetan. Opern- und Operettenausführungen, vor allem italienischer Provenienz, haben es ihm angetan. Und er reist zu derartigen Aufführungen quer durch Deutschland. Gute Freunde schätzen ihn aber auch in geselliger Runde, wenn er seinen Tenor erschallen lässt. Meist zusammen mit unserem Schatzmeister Wolf Lehner. Hoch anzurechnen ist ihm aber ein Charakterzug, der im Umgang mit gleichgesinnten Menschen. Ich kenne keinen, der so lange unter zwei sehr prominenten Politikern der Rechten gedient hat wie Harald Neubauer. Viele Jahre bei Dr. Frey, aber auch bei Schönhuber hat er loyal gedient. Nun sind das, mit Verlaub gesagt, zwei Alpha-Tiere, mit deren Eigenheiten nicht jeder zurechtkam. Natürlich gab es da, sagen wir mal, Unstimmigkeit. Tatsache ist aber, dass ich mit einem zeitlichen Abstand alle Verletzungen sich kitten ließen, stellte Harald Neubauer doch das gesamtpolitische Wollen letztlich immer in den Vordergrund. Nicht zuletzt möchte ich Harald Neubauer bestätigen, dass er mir bei allen Verschiedenheiten im Umgang immer noch ein verlässlicher Partner war und nicht nur mir, sondern auch vielen GfP-Freunde lernten ihn so kennen. Lieber Harald, der große, mutige Vorkämpfer für Einheit und Freiheit, Ulrich von Hutten, sagte über sein Leben, ich hab's gewagt. Du hast den Kampf gegen den übermächtig scheinenden Zeitgeist auch gewagt und du hast ihn bestanden. die hier zu deiner Auszeichnung mit der Hutmedaille versammelten, hoffen, die Früchte deines Schaffens zum Wohle unseres deutschen Volkes ernten zu können. Herzlichen Dank, Anerkennung, Gratulation.